Nummer 5. Sie hören den Wetterbericht im Fernsehen. Und nun der Wetterbericht für morgen, Donnerstag, den 9. August für den ganzen Kölner Raum. In der Nacht zum Donnerstag ist es im Westen der Kölner Bucht und im Norden gering bewölkt und meist trocken. In der Mittagszeit ziehen Wolken aus dem Westen auf und bringen heftigen Regen mit sich. In einigen Teilen kann es sogar zu Gewittern kommen. Im Osten dagegen bleibt es relativ trocken und warm. In den frühen Abendstunden könnte es nass und feucht werden. Die Temperaturen liegen im Westen bei 15 Grad, im Osten bei 23 Grad. Der nächste Wetterbericht um 18 Uhr mit den Nachrichten. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Musik.